Hände, die ganz selbstverständlich ineinander greifen. Blicke, die fast ohne Worte sich verstehen. Sie bedarf der vielen Worte nicht. Unsere Freundschaft hat ein schönes, ein alltägliches Gesicht.